Erster, als das siebte Siegel sich öffnete, war es eine halbe Stunde lang still im Himmel. Zweiter, ich sah sieben Engel vor Gott stehen. Sie bekamen sieben Trompeten. Dritter, ein anderer Engel kam zum Altar. Er hatte ein goldenes Rauchgefäß. Er bekam viel Weihrauch für die Gebete der Menschen. Er legte es auf den goldenen Altar vor Gottes Sitz. Vierter, der Rauch vom Weihrauch stieg mit den Gebeten der Menschen zu Gott auf. Der Engel hielt es in seiner Hand. Fünfter, der Engel nahm das Rauchgefäß. Er füllte es mit Feuer vom Altar. Dann warf er es auf die Erde. Es gab Donner, laute Rufe, Blitze und ein Erdbeben. Sechster, die sieben Engel hatten die sieben Trompeten. Sie machten sich bereit, sie zu blasen. Siebter, der erste Engel blies die Trompete. Hagel und Feuer fielen auf die Erde. Blut war damit vermischt. Ein Drittel der Erde verbrannte. Ein Drittel der Bäume verbrannte. Alles Grüne verbrannte auch. Achter, der zweite Engel blies die Trompete. Ein großer Berg, der brannte, fiel ins Meer. Ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Neunter, ein Drittel der Meerestiere starb. Ein Drittel der Schiffe wurde zerstört. Zehnter, der dritte Engel blies die Trompete. Ein großer Stern fiel vom Himmel. Er brannte wie eine Fackel. Er fiel auf ein Drittel der Flüsse und Wasserquellen. Elfter, der Stern hieß Wermut. Ein Drittel des Wassers wurde zu Wermut. Viele Menschen starben, weil das Wasser bitter war. Zwölfter, der vierte Engel blies die Trompete. Ein Drittel der Sonne wurde dunkel. Ein Drittel des Mondes wurde dunkel. Ein Drittel der Sterne wurde dunkel. So schien der Tag ein Drittel weniger. Die Nacht schien auch ein Drittel weniger. Dreizehnter, ich sah einen Adler am Himmel fliegen. Er rief laut, wehe, wehe, wehe den Menschen auf der Erde. Das kommt von den Trompeten der drei Engel, die noch blasen werden.